Sie liegen im Westen und Osten, sie liegen in aller Welt, und ihre Helme verrosten und Kreuz und Hügel zerfällt. Sie liegen verscharrt und versunken im Massengrab und im Meer. Aber es leben Halunken und die ziehen noch über sie her. Heute tobt mit frechem Gebaren man durch Flitter und Lüge und Glanz. Sie fielen mit 18 Jahren in einem anderen Tanz. Heute tobt mit frechem Gebaren man durch Flitter und Lüge und Glanz. Sie fielen mit 18 Jahren in einem anderen Tanz. Sie waren nicht ausgezogen um Beute und schnöden Gewinn. Was heute verlacht und verlogen, es hatte für sie einen Sinn. Sie hatten ihr junges Leben nicht weniger lieb als die. Heute Höhnen es hinzugeben, sei reine Idiotie. Heute macht man mit funkelnden Wagen und Dünkel und Mammon starrt. Sie starben an vielen Tagen noch hinterm Stacheldraht. Heute macht man mit funkelnden Wagen und Dünkel und Mammon starrt. Sie starben an vielen Tagen noch hinterm Stacheldraht. Konnten nicht demonstrieren, mehr Freizeit bei höherem Lohn. Sie mussten ins Feld marschieren, der Vater, der Bruder, der Sohn. Sie gingen die Heimat zu schützen und haben allem entsagt. Was kann uns der Einsatz nützen, hat keiner von ihnen gefragt. Sie haben ihr Leben und Sterben dem Vaterland geweiht und wussten nicht, welchen Herben und welche Erbärmlichkeit. Sie haben ihr Leben und Sterben dem Vaterland geweiht und wussten nicht, welchen Herben und welche Erbärmlichkeit, und welche Erbärmlichkeit.